Diese staatliche Mumie verband sich mit Deutschland nicht zum Durchfechten eines Krieges, sondern zur Erhaltung eines ewigen Friedens, der dann in kluger Weise zur langsamen, aber sicheren Ausrottung des Deutschtums, der Monarchie, verwendet werden konnte. Dieses Bündnis war aber auch deshalb eine Unmöglichkeit, weil man doch mit einem Staate so lange gar keine offensive Vertretung nationaler deutscher Interessen erwarten durfte, als dieser nicht einmal die Kraft und Entschlossenheit besaß, dem Entdeutschungsprozess an seiner unmittelbaren Grenze ein Ende zu bereiten. Wenn Deutschland nicht so viel nationale Besinnung und auch Rücksichtslosigkeit besaß, dem unmöglichen Habsburgerstaat die Verfügung über das Schicksal von 10 Millionen Stammesgenossen zu entreißen, dann durfte man wahrlich nicht erwarten, dass es jemals zu solch weitausschauenden und verwegenen Plänen die Hand bieten würde. Die Haltung des Alten Reiches zur österreichischen Frage war der Prüfstein für sein Verhalten im Schicksalskampf der ganzen Nation. Auf alle Fälle durfte man nicht zusehen, wie Jahr um Jahr das Deutschtum mehr zurückgedrängt wurde, da ja der Wert der Bündnisfähigkeit Österreichs ausschließlich von der Erhaltung des deutschen Elements bestimmt wurde. Allein man beschritt diesen Weg ja überhaupt nicht. Man fürchtete nichts so sehr als den Kampf, um endlich in der ungünstigsten Stunde dennoch zu ihm gezwungen zu werden. Man wollte dem Schicksal enteilen und wurde von ihm ereilt. Man träumte von der Erhaltung des Weltfriedens und landete beim Weltkrieg. Und dies war der bedeutendste Grund, warum man diesen dritten Weg der Gestaltung einer deutschen Zukunft gar nicht einmal ins Auge fasste. Man wusste, dass die Gewinnung neuen Bodens nur im Osten zu erreichen war, sah den dann nötigen Kampf und wollte um jeden Preis doch den Frieden. Denn die Parole der deutschen Außenpolitik hieß schon längst nicht mehr Erhaltung der deutschen Nation auf allen Wegen, als vielmehr Erhaltung des Weltfriedens mit allen Mitteln. Wie dies dann gelang, ist bekannt. Ich werde darauf noch gesondert zurückkommen. So blieb also noch die vierte Möglichkeit: Industrie und Welthandel, Seemacht und Kolonien. Eine solche Entwicklung war allerdings zunächst leichter und wohl auch schneller zu erreichen. Die Besiedlung von Grund und Boden ist ein langsamer Prozess, der oft Jahrhunderte dauert. Ja, darin ist ja gerade seine innere Stärke zu suchen, dass es sich dabei nicht um ein plötzliches Aufflammen, sondern um ein allmähliches, aber gründliches und andauerndes Wachsen handelt. Zum Unterschiede von einer industriellen Entwicklung, die im Laufe weniger Jahre aufgeblasen werden kann, um dann aber auch mehr einer Seifenblase als einer gediegenen Stärke zu ähneln. Eine Flotte ist freilich schneller zu bauen, als im zähen Kampfe Bauernhöfe aufzurichten und mit Farmern zu besiedeln, allein sie ist auch schneller zu vernichten als letztere. Wenn Deutschland dennoch diesen Weg beschritt, dann musste man aber wenigstens klar erkennen, dass auch diese Entwicklung eines Tages beim Kampfe enden würde. Nur Kinder konnten vermeinen, durch freundliches und gesittetes Betragen und dauerndes Betonen friedlicher Gesinnung ihre Bananen holen zu können, im friedlichen Wettbewerb der Völker, wie man so schön und salbungsvoll daherschwätzte, also ohne je zur Waffe greifen zu müssen. Nein, wenn wir diesen Weg beschritten, dann musste eines Tages England unser Feind werden. Es war mehr als unsinnig, sich darüber zu entrüsten, entsprach aber unserer eigenen Harmlosigkeit, dass England sich die Freiheit nahm, eines Tages unserem friedlichen Treiben mit der Rohheit des gewalttätigen Egoisten entgegenzutreten. Wir hätten dies niemals nicht getan. Wenn europäische Bodenpolitik nur zu treiben war gegen Russland mit England im Bunde, dann war aber auch umgekehrt Kolonial- und Welthandelspolitik nur denkbar gegen England mit Russland. Dann musste man aber auch hier rücksichtslos die Konsequenzen ziehen und vor allem Österreich schleunigst fahren lassen. Nach jeder Richtung hin betrachtet, war dieses Bündnis mit Österreich um die Jahrhundertwende schon ein wahrer Wahnsinn. Allein man dachte ja auch gar nicht daran, sich mit Russland gegen England zu verbünden, so wenig wie mit England gegen Russland, denn in beiden Fällen wäre das Ende ja Krieg gewesen. Und um diesen zu verhindern, entschloss man sich ja überhaupt erst zur Handels- und Industriepolitik. Man besaß ja nun in der wirtschaftsfriedlichen Eroberung der Welt eine Gebrauchsanweisung, die der bisherigen Gewaltpolitik ein für allemal das Genick brechen sollte. Man war sich manchmal der Sache vielleicht doch wieder nicht ganz so sicher, besonders wenn aus England von Zeit zu Zeit ganz unmissverständliche Drohungen herüberkamen. Darum entschloss man sich auch zum Bau einer Flotte. Jedoch auch wieder nicht zum Angriff und zur Vernichtung Englands, sondern zur Verteidigung des schon genannten Weltfriedens und der friedlichen Eroberung der Welt. Daher wurde sie auch in allem und jedem etwas bescheidener gehalten, nicht nur der Zahl, sondern auch dem Tonnengehalt der einzelnen Schiffe sowie der Armierung nach, um so auch wieder die letzten Endes doch friedliche Absicht durchleuchten zu lassen. Das Gerede der wirtschaftsfriedlichen Eroberung der Welt war wohl der größte Unsinn, der jemals zum leitenden Prinzip der Staatspolitik erhoben wurde. Dieser Unsinn wurde noch größer dadurch, dass man sich nicht scheute, England als Kronzeugen für die Möglichkeit einer solchen Leistung anzurufen. Was dabei unsere professorale Geschichtslehre und Geschichtsauffassung mitverbrochen hat, kann kaum wieder gut gemacht werden und ist nur der schlagende Beweis dafür, wie viele Leute Geschichte lernen, ohne sie zu verstehen oder gar zu begreifen. Gerade in England hätte man die schlagende Widerlegung dieser Theorie erkennen müssen. Hat doch kein Volk mit größerer Brutalität seine wirtschaftlichen Eroberungen mit dem Schwerte besser vorbereitet und später rücksichtslos verteidigt als das Englische? Ist es nicht geradezu das Merkmal britischer Staatskunst, aus politischer Kraft wirtschaftliche Erwerbungen zu ziehen und jede wirtschaftliche Stärkung sofort wieder in politische Macht umzugießen? Dabei, welch ein Irrtum, zu meinen, dass England etwa persönlich zu feige wäre, für seine Wirtschaftspolitik auch das eigene Blut einzusetzen. Dass das englische Volk kein Volksheer besaß, bewies hier in keiner Weise das Gegenteil. Denn nicht auf die jeweilige militärische Form der Wehrmacht kommt es hierbei an, als vielmehr auf den Willen und die Entschlossenheit, die vorhandene einzusetzen. England besaß immer die Rüstung, die es eben nötig hatte. Es kämpfte immer mit den Waffen, die der Erfolg verlangte. Es schlug sich mit Söldnern, solange Söldner genügten. Es griff aber auch tief hinein in das wertvolle Blut der ganzen Nation, wenn nur mehr ein solches Opfer den Sieg bringen konnte. Immer aber blieb die Entschlossenheit zum Kampf und die Zähigkeit, die rücksichtslose Führung desselben, die gleiche. In Deutschland aber züchtete man allmählich über den Weg der Schule, Presse und Witzblätter von dem Wesen des Engländers und noch mehr fast seines Reiches eine Vorstellung, die zu einer der bösesten Selbsttäuschungen führen musste. Denn von diesem Unsinn ward langsam alles angesteckt und die Folge dessen war eine Unterschätzung, die sich dann auf das Bitterste rächte. Die Tiefe der Fälschung war so groß, dass man überzeugt war, im Engländer den ebenso gerissenen, wie aber persönlich ganz unglaublich feigen Geschäftsmann vor sich zu haben. Dass man ein Weltreich von der Größe des Englischen nicht gut nur zusammenschleichen und schwindeln konnte, leuchtete unseren erhabenen Lehrern professoraler Wissenschaft leider nicht ein. Die wenigen Warner wurden überhört oder totgeschwiegen. Ich erinnere mich noch genau, wie erstaunt bei meinen Kameraden die Gesichter waren, als wir nun in Flandern den Tommies persönlich gegenübertraten. Schon nach den ersten Schlachttagen dämmerte da wohl im Gehirn eines jeden die Überzeugung auf, dass diese Schottländer nicht gerade denen entsprachen, die man uns in Witzblättern und Depeschenberichten vorzumalen für richtig gefunden hatte. Ich habe damals meine ersten Betrachtungen über die Zweckmäßigkeit der Form der Propaganda angestellt. Diese Fälschung aber hatte für die Verbreiter freilich etwas Gutes. Man vermochte an diesem, wenn auch unrichtigen Beispiel, ja die Richtigkeit der wirtschaftlichen Eroberung der Welt zu demonstrieren. Was dem Engländer gelang, musste auch uns gelingen, wobei dann als ein ganz besonderes Plus unsere doch bedeutend größere Redlichkeit das Fehlen jener spezifisch englischen Perfidie angesehen wurde. Hoffte man doch dadurch die Zuneigung vor allem der kleineren Nationen sowie das Vertrauen der Großen umso leichter zu gewinnen. Dass unsere Redlichkeit den anderen ein innerer Greuel war, leuchtete uns dabei schon deshalb nicht ein, weil wir dieses alles ganz ernsthaft selber glaubten, während die andere Welt ein solches Gebaren als Ausdruck einer ganz geriebenen Verlogenheit ansah, bis erst, zum größten Erstaunen wohl, die Revolution einen tieferen Einblick in die unbegrenzte Dummheit unserer aufrichtigen Gesinnung vermittelte.